kagohe nkebura barundi turasavye kamabanyi nabo bose batanga ingurande kudaca inkokora abafise imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurengera nibategere ko amahera bakoresha ava mu bantu baheze bagira uruhara mu iterambere ry'abantu nk'uko bigenda mu bindi bihugu amabanki mu Burundi yarakwiye gufata mu mugongo iterambere ry'igihugu biciye mu ndero inyigisho ngarisha bwenge ubushakashatsi inkino amagara y'abantu gukinga ibidukikije n'ibindi mwumya kandi ko mu bijanye no korohereza abakozi n'abakoresha leta ifatikanije n'abaserukira abakozi n'abakoresha iri kwirasubiramwo ca gitabo c'amategeko y'abakozi kugira aboneke amategeko ajanye n'ibihe tugezemwo turasavye abakoresha kwama hafi y'abakozi bajejwe iruhande yokurikirana kugenzura no kurimbura abakozi n'akazi abakoresha basabwe gutunganya amanama kugira umwe wese amenye neza amategeko y'akazi uburenganzira bwiwe n'ivyo asabwe n'amategeko y'akazi birakenewe kandi ko abakoresha bo kwamana ntajyo batera intege abakozi bitanga batiziganya muhanure bibaye ngombwa muhane abanebwe ibigaba abatubahiriza amasaha y'akazi n'izindi ngeso mbi zikunda kwibonekeza ku kazi kugira bibuke bamenye ko kazoza keza kabo n'ak'igihugu atahandi kazova atari mu bikorwa byiza bijanye no kwigira n'umwete tuvire hasi rimwe tugwanye urudandazo rutemewe n'amategeko cyane cyane ubw'ubutare ikawa n'isukari twongere tugwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'igiturire nimushigikire umugambi w'igihugu wo kugwanya ibiturire mubituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi umwansi w'iteka umwansi w'iterambere rya bose n'urugamba rero rwa twese akagohe nkebura barundi